Das südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni trat am 8. Juni vor dem Regierungsgebäude in Seoul in den Sitzstreik für die Durchführung der gemeinsamen nationalen Veranstaltung zum 15. Juni. Auf der Pressekonferenz, die vor dem Sitzstreik stattfand, behaupteten die Redner, die Regierung zeige eine negative Haltung zum Gesuch der südlichen Delegation auf den Besuch im Norden für die Teilnahme an der gemeinsamen nationalen Veranstaltung zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni. Für die Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen, den erneuten Betrieb der Industriezone-Kessung und die Durchführung der gemeinsamen nationalen Veranstaltung zum 15. Juni werde die südliche Delegation für die gemeinsame nationale Veranstaltung zum 15. Juni bis zum 14. Juni vor dem Vereinigungsministerium den Sitzstreik durchführen.